Sean, my mother can. Sean has done his king. Pussel king, pussel king. Good in Irish gang. Druck my dindal zu war. Dann kannst du Schweizer her. Ich druck my dindal zu war. Dann kannst du Schweizer her. Ich geh halt zu meinem Dirndal, mit Rosen in der Hand. Steig auf, geh übers Lortal und klopf mein Fenster an. Geh Dirndal, los mich ein, du bist mein liebster Schatz. Ich hab dir heut was mitgebracht, wo dir dein Herz erlocht. Los mich ein, du bist mein liebster Schatz. Ich hab dir heut was mitgebracht, wo dir dein Herz erlacht. Ist ja doch was sind, hat mir schon mein Mutter gern, schon als kleines Kind. Bussel gehen, Bussel gehen, du in Arisch gern. Druck mein Dirndl zur Wahr, dann kannst du Schweizer hören. Ich druck mein Dirndl zur Wahr, dann kannst du Schweizer hören. Mein liebster Schatz, ich hab dir heut was mitgebracht, wo dir dein Herz erlacht.